Wenn Sie die Schaffung eines ständigen internationalen Strafgerichtshofs schon nicht verhindern konnten, so setzen die USA jetzt alles daran, auf bilateraler Ebene für ihre Staatsbürger Nicht-Auslieferungsabkommen zu erreichen. Eine Zielrichtung, die bei den europäischen Partnern ebenso auf Unverständnis und Kritik stößt, wie die grundsätzlichen Bedenken gegen das Tribunal. In zwei Fällen ist Amerika schon erfolgreich gewesen, mit Israel und Rumänien. Die Länder des früheren Jugoslawien sehen sich da in einer Zwickmühle. Einerseits befürchten sie Kürzungen bei der Hilfe, andererseits haben die USA einst massiv Druck ausgeübt, damit diese Länder mutmaßliche Kriegsverbrecher an das Haager-Tribunal ausliefern. Zum Stand des Disputs aus Brüssel, Peter Kapern. Der Versuch der Vereinigten Staaten, durch bilaterale Abkommen ihre Staatsbürger vor einem Zugriff durch den Internationalen Strafgerichtshof zu bewahren, trifft nun auch im Deutschen Bundestag auf Widerspruch. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Gernot Erler, kritisierte heute früh im Deutschlandfunk das Vorgehen der US-Regierung. Das ist eine sehr hemdsärmliche Art und Weise, eigene Macht durchzusetzen. Hier wird massiv Druck ausgeübt. Und es ist kein Zufall, dass Länder, die im Grunde genommen abhängig sind von Amerika, zum Beispiel wie Israel, was finanziell und auch militärisch abhängig ist von Amerika, da zustimmen, oder Rumänien, was auf einen Beitritt zur NATO im Herbst hofft und da glaubt, den amerikanischen Wünschen folgen zu müssen. Zur Vorgeschichte. Anfang Juli ist in Den Haag der Internationale Strafgerichtshof ins Leben gerufen worden, der weltweit Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit ahnden soll. Ursprünglich hatte die US-Regierung das von den Vereinten Nationen gestartete Projekt unterstützt, doch später dann ruderte die Bush-Administration zurück. Sie fürchtete, dass ihre Soldaten, die im Auftrag der UNO an internationalen Friedensmissionen teilnehmen, der gerichtlichen Verfolgung durch amerikafeindliche Richter am Internationalen Strafgerichtshof ausgesetzt sein könnten. Im Sicherheitsrat kämpfte sich die US-Regierung deshalb eine auf ein Jahr befristete Immunität für ihre Friedenstruppen. Derzeit sind das 9000 Soldaten in 9 Ländern. Der Sicherheitsrat billigte allen Mitgliedstaaten, die bislang dem Abkommen über den Internationalen Strafgerichtshof nicht beigetreten sind, das sind neben den USA, Russland, China und Israel, diese befristete Straffreiheit zu. Parallel dazu versuchten die USA, in bilateralen Abkommen die Zusicherung von Drittstaaten zu erhalten, keine US-Bürger an den Internationalen Strafgerichtshof auszuliefern. Unter anderem sind alle EU-Staaten, alle NATO-Mitglieder, aber auch NATO-Beitrittskandidaten um Unterzeichnung entsprechender Verträge gebeten worden. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Norwegen lehnte rundheraus ab, Israel und Rumänien unterschrieben, möglicherweise weil die USA zeitgleich mit dem Entzug der Militärhilfe drohten. Gerade der Fall Rumänien ärgerte die Europäische Union, wollen doch die Rumänen der EU beitreten. Die EU will ihre gemeinsame Position in dieser Frage aber Anfang September festzurren und fühlte sich nun durch das Vorpreschen Rumäniens brüskiert. Prinzipiell jedenfalls unterstützt die EU den Internationalen Strafgerichtshof. Gernot Erler. Damit ist natürlich nicht vereinbar, dass Einzelne jetzt solche Verträge abschließen, weil eben eine Reihe von solchen Verträgen natürlich letztlich die Arbeit dieses Strafgerichtshofs unterminiert. Es kann ja nicht angehen, dass die Länder, die die Macht dazu haben, sich sozusagen freikaufen von einer möglichen Verfolgung und nachher das nur noch diejenigen trifft, die dazu weder die Machtmittel noch die Geldmittel haben. Ob die europäischen Gemeinsamkeiten tatsächlich für eine gemeinsame Position gegen das Ansinnen der USA ausreichen, bleibt abzuwarten.